Nummer 8. Oh, die Rosen sind aber schön. Was kosten sie denn? Die kurzen 1,50 Euro das Stück, die langen 2 Euro. Dann geben Sie mir 6 von den langen Rosen. Rote und gelbe bitte. Oh, die Rosen sind aber schön. Was kosten sie denn? Die kurzen 1,50 Euro das Stück, die langen 2 Euro. Dann geben Sie mir 6 von den langen Rosen. Rote und gelbe bitte.